Herzlich willkommen zum Erasmus-Cast, dem Erasmus-Talk beim Campusradio an der Uni Potsdam. Und wir haben auch jetzt gerade schon die erste Neuerung. Wir haben nämlich einen Namen. Wir heißen jetzt Erasmus-Cast und auch eine eigene Webseite, nämlich die kommenden Folgen, die nächsten neuen Folgen, auch die alten Folgen findet ihr immer auf erasmuscast.wordpress.com. Und die Sendung ist so wie auch die letzte Sendung. Wir unterhalten uns mit zwei Gästen, die im Ausland waren oder im Ausland sind. Zum einen mit Gosia. Hallo Gosia. Hallo. Wo kommst du her? Ich komme aus Polen, aus Warschau. Aus Warschau, okay. Und ich unterhalte mich mit Adrian. Adrian, wo warst du? Ich war in Warschau und ich war in Opole, also in Polen. Und du kommst aus Berlin? Ich komme aus Berlin, wohne jetzt wieder in Berlin und bin halt von Uni Potsdam. Genau, also das heißt, in der Sendung geht es um Polen. Und das ist auch eine ganz interessante Sendung für mich, weil ich komme zur Hälfte aus Polen, meine Mutter ist aus Polen. Ich habe aber noch nie in Polen gelebt, auch geschweige denn studiert. Insofern finde ich das jetzt ganz spannend, was ihr mir erzählen werdet über das Studieren in Polen oder auch über das Studieren aus Polen in Deutschland. Und ich fange am besten mit dir an, Adrian. Was studierst du eigentlich und seit wann? Ja, ich studiere Slawistik und da ist mein Schwerpunkt Polnisch, also Polonistik, Sprachwissenschaft. Und ansonsten mache ich noch mal eure Geschichte. Also das heißt, du hast von Anfang an auch Polnisch gelernt im Studium? Ich habe von Anfang an Polnisch gelernt im Studium. Das heißt, ich habe kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich schon mal so Polnischkurse gemacht, habe mich dafür interessiert für die Sprache und habe deswegen dann Slawistik als Studienfach gerade hier in Potsdam ausgewählt, weil hier halt der Schwerpunkt auch bei Polnisch ist, hier in der Region. Das heißt dann, für dich war dann schon klar, dass du nach Polen ins Ausland mal gehen willst vom Studium aus? Das war schon angedacht, na klar. Also es ist ja auch so vorgesehen bei philologischen Studiengängen, dass man im Ausland studiert und man sollte eine gewisse Zeit im Ausland verbracht haben. Also mindestens ein Praktikum gemacht haben, aber besser halt ein Teil seines Studiums. Und wie lief das dann ab? Also du hattest wahrscheinlich vorher anmelden müssen oder bewerben müssen für einen Platz in Polen, oder? Ja, wie lief es ab? Ich habe einfach einen Aushang auf dem Flur gelesen. Und da stand da, wir haben hier einen Platz in Warschau. Damals war es nur ein Platz, jetzt sind es, glaube ich, ein bisschen mehr Plätze. Und ich habe mich dafür interessiert und noch ein Kommilitone. Also, dass wir sozusagen eigentlich ein Auswahlverfahren gehabt hätten. Wir haben uns dann aber irgendwie einigen können. Es war halt ein Platz für ein Jahr in Warschau. Und wir haben dann gesagt, na gut, dann können wir es auch aufteilen. Gehst du ein halbes Jahr und ich gehe ein halbes Jahr, dann müssen wir jetzt nicht konkurrieren, nicht ein Auswahlverfahren hier anleihen, weil normalerweise ist es so, es gibt halt irgendwie Bewerbungsverfahren und die Institute suchen dann halt die Kandidaten raus, die sie halt hinschicken. Mhm. Wir haben uns einfach geeinigt. Weißt du, nach welchen Kriterien das sonst ist, wenn die das aussuchen müssen? Das hängt an den Instituten selbst. Also es sind halt Verfahren, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich fachliche Sachen oder wofür interessiert man sich im Studium, wie ist auch der Sprachkenntnisstand oder sowas. Und wann war das überhaupt, in welchem Jahr? Also ich war 2001 war ich in Polen, das ist schon ein bisschen her, seitdem hat sich wahrscheinlich schon eine Menge getan. Ich glaube, das Erasmus-Verfahren ist wahrscheinlich immer noch genauso. Aber also die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Also ich war vor Schengen in Polen und vor EU-Beitritt, sodass ich halt noch so viel andere Sachen zu erledigen hatte, wie ein Visum beantragen, verlängern und in Polen, solche Sachen. Achso, ein Visum, weil du studieren wolltest, ne? Also weil das dann, wenn du länger da bleiben wolltest als ein Tourist und ja stimmt, da war das noch komplizierter. Genau, aber das ist jetzt schon Geschichte, also da muss man sich, glaube ich, nicht lange drüber unterhalten. Aber. Das ist wahrscheinlich auch aktuell, wenn man jetzt nach Russland gehen will wahrscheinlich, ne? Da ist es, glaube ich, doch alles Pflicht. Ja. Da ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter. Ja. Ich weiß übrigens auch, ich war ja selber in Prag und bin auch über die Slawistik nach Prag gekommen und ich weiß noch, dass es da so war, es war total einfach, weil von den Slawisten offenbar keiner dahin wollte und es gab noch ganz viele freie Plätze für Polen. Ich hätte auch nach Poznań, nach Warschau oder eben nach Tschechien, nach Brünn und nach Prag gehen können. Und das fand ich mal interessant, dass quasi die Slawisten selber offenbar gar nicht hinwollen. Ja, das liegt daran, dass die Slawisten ganz gute Kontakte haben nach Tschechien. Und die Hochschullehrer ihren Schwerpunkt sehen in der tschechischen Sprache, beziehungsweise daherkommen aus der Fachrichtung. Und man aber in der Slawistik in Potsdam nur Polnisch oder Russisch als Erstsprache wählen kann. Und Tschechisch kann man machen, aber erst als zweite Sprache. Also in der Slavistik studiert man halt zwei slawische Sprachen und eine ist die Erstsprache, eine ist die Zweitsprache. Mhm. Und da, wo man halt die besseren Sprachkenntnisse hat, ist es dann üblicherweise die Erstsprache, dann wählt man ein entsprechendes Land aus. Also ich kenne auch jemanden, der war in Tschechien, der hat Russisch und Tschechisch als Sprachkombination und der war erst in Russland und anschließend war nochmal mit Erasmus in Tschechien. Also, okay. Aber es ist halt, deswegen sind wahrscheinlich die Plätze in Polen sind beliebter, weil man halt einfach gar nicht Erstsprache Tschechisch studieren kann und deswegen wollen nicht so viele Leute nach Tschechien. Da hattest du dann Glück, weil dann die Plätze halt an andere Institute weitergeben werden. Aber heute ist es wahrscheinlich schon so, dass man nicht sich irgendwie prügeln muss, um einen Platz nach Polen zu kommen, oder doch? Also weiß ich nicht. Ich glaube, inzwischen gibt es auch mehr Kontakte. Also da sind noch so ein paar Unis dazugekommen. Also damals war es halt Opole, war nicht so nachgefragt, weil es halt den Ruf hatte, Provinz, und da will man vielleicht nicht hin. Alle wollen nach Warschau. Und dann gibt es noch inzwischen ist nach Posen dazugekommen. Ja, und je nachdem, wenn man jetzt Slavistik studiert, hat man ja meist noch irgendwie ein Nebenfach oder, weiß ich nicht, zwei Bachelor oder irgendwie sowas, wie das jetzt heißt. Und da kann man ja dann halt auch über die anderen Institute irgendwie sich bewerben. Also wenn man beispielsweise Geschichte studiert, kann man dann nach Torun gehen. Und wenn man irgendein anderes Fach studiert, wird man dann vielleicht dann auch da über die anderen Institute halt Gelegenheit haben, einen anderen Platz anzunehmen in Polen. Okay, also wie lange vorher war das dann, bevor du dann, also vor dem Aufenthalt musstest du dich anmelden? Ja, ein Bewerbungsverfahren ist immer so ein Jahr vorher. Okay. Also plus und minus ein paar Wochen, oder? Also dann, ich weiß nicht, sagen wir mal, ich habe im neuen akademischen Jahr im Oktober den Aushang gelesen, habe mich dann informiert und dann fing das Bewerbungsverfahren an. Und okay, und dann warst du dann im Oktober darauf warst du da. Erzähl mal von den ersten Tagen. Von den ersten Tagen, ja. Ich hab angefangen in Opole, also ich war erst in Oppeln, in Schlesien liegt es. Wie groß ist es, die Stadt? Die Stadt ist eigentlich so vergleichbar mit Potsdam, also jedenfalls von der Einwohnerzahl. Ein bisschen kleiner. Hat natürlich aber nicht diesen Hintergrund wie Potsdam, also da ist kein Berliner Partner direkt daneben, sondern das ist halt eine isolierte Stadt, also Zentrum an sich. Ist halt recht klein und übersichtlich. Ist auch eine kleine, übersichtliche Uni. Ich weiß jetzt nicht, wie die Studentenzahlen, hätte man irgendwie vorher nachgucken müssen. Aber es war halt auch so, wenn man da als Ausländer hinkommt, dann hat man so fast gute Chancen, der Einzige zu sein. Oder jedenfalls fällt man auf. So in jedem Kurs fällt man irgendwie auf, wenn man halt nicht von dort aus ist. Es ist halt auch dadurch, dass das Studiensystem sehr, sehr verschult ist. Also wir laufen so mit, wie Schulklassen so von Raum zu Raum. Man sucht sich halt nicht die Kurse aus, sondern man kriegt einen Stundenplan. Und ich wurde da halt auch sehr gut betreut, gleich warm willkommen geheißen. Also ich wurde von meiner Erasmus-Koordinatorin selbst am Bahnhof abgeholt. Und weil das dann wieder am Wochenende war, hat sie mir sogar gleich noch so ein paar Sachen vorher eingekauft, also ein bisschen Brot, ein paar Scheiben Schinken oder irgendwie sowas, was, damit ich übers Wochenende komme. Das ist die berühmte polnische Gastfreundschaft, oder? Ja, genau. wirklich. Und anschließend wurde mir halt noch am Montag bin ich dann zur Uni gegangen und habe mich als erstes mit dieser Koordinatorin getroffen. Ich habe so gefragt, wie das Wochenende abgelaufen ist oder sowas, ob ich mir irgendwas angeguckt habe, weil da noch nichts zu tun hatte. Und am Montag wurde mir dann gleich eine polnische Studentin so zur Seite gestellt. Quasi deine Tandempartnerin, oder? Naja, so im Prinzip, aber das läuft halt irgendwie nicht so offiziell, sondern die hat mir ja gesagt, so hier, die Agnieszka, die spricht ganz gut Deutsch, wenn du Probleme hast, dann hilft sie dir. Und wie gut war dein Polnisch zu dem Zeitpunkt? Schon relativ gut. Also ich habe dann irgendwie da dann bemerkt, dass es dann doch nicht so gut war, wie ich dachte. Und also mich hat das, die Uni hat mich auch recht angestrengt, muss ich sagen. Also dann irgendwie da sein und irgendwie zuhören und mitschreiben, fand ich schon recht anstrengend. Aber so Alltagssprache war ich eigentlich schon ganz gut. Also so erledigen von normalen Tätigkeiten, wie weiß ich nicht. Fahrkarte kaufen und was man irgendwie so machen muss. Hm. Das, Alltagssachen waren okay, auch normale so Gespräche, aber halt so Uni fand ich schon ein bisschen anstrengend. Aber du hast, wie gerade gemeint, du warst quasi so ein bisschen der einzige Auslandsstudent. Das heißt, diese große Erasmus-Clique, die es in anderen Städten jetzt heutzutage gibt, weil man eigentlich nur mal zusammenhängt und Partys feiert, war da nicht so, oder? Gab's gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es war auch das Gute. Also ich hatte dann, das heißt, am Anfang hätte es mir vielleicht ein bisschen fehlen können, weil ich war am Anfang doch relativ viel alleine. Also ich saß dann da irgendwie die ersten Wochen in meinem Wohnheimzimmer und kannte keinen und habe auch irgendwie keinen groß kennengelernt. Was war das kurz für ein Wohnheim? Zu zweit im Zimmer oder zu dritt? Oder ja, da hatte ich so einen kleinen Ausländerbonus. Also das war zu zweit im Zimmer eigentlich, offiziell. Aber sie haben mir dann irgendwie gleich so ein Zimmer ausgesucht. Ich hatte dann irgendwie einen Mitbewohner, der eigentlich nie da war. Der war Doktorand aus der Ukraine und hat da halt promoviert und kam irgendwie in dem halben Jahr, weiß ich nicht, dreimal vorbei, weil er irgendwie ein Gespräch mit seinem Prof hatte. Ansonsten hatte ich das Zimmer für mich. Hm. Das war irgendwie ganz günstig, aber üblicherweise sind es wohl so zwei Zimmer. Und was ich von anderen Studenten gehört habe, die dann auch nach mir in Oppeln war, da gehört es auch zum Konzept, also so eine Art Tandem-Konzept, dass sie dann einem den Platz so vermitteln im Wohnheim, im Zimmer, dass die andere Person im Zimmer dass die nach Deutschland gehen will. Ja, also da ist praktisch das Auswahlverfahren bei denen so in Oppeln an der Uni, dass diejenigen, die im nächsten Jahr mal nach Deutschland gehen wollen, dass sie sich vorher mal um den deutschen Studenten zu kümmern haben und nach Möglichkeit dann vielleicht auch mit ihm zusammenwohnen in einem Wohnheim. Ja. Also das bringt wahrscheinlich was. Das ist dort auch gut machbar, weil halt die Wohnheime auch von den Dekanaten da verteilt werden, die Plätze. Mhm. Wie teuer war das Wohnheim? Das war relativ günstig, ich weiß es gar nicht mehr. Damals irgendwie 150 Zloty oder sowas. Es wird dann inzwischen anders sein, weil die Wohnheime in Polen auch so irgendwie teurer geworden sind, weil da die Finanzierung auch, glaube ich, die staatliche nicht mehr da ist. Also es war richtig günstig. Also damals waren das dann 150 durch 4, 40 Euro, so ein bisschen. Genau. Ja. Das ist nicht viel, ja. Nee, es war nicht viel. War jetzt nicht der große Standard oder sowas. Das heißt, war es eigentlich üblich, dass du auch vielleicht ein WG-Zimmer hättest suchen können? Gibt es sowas überhaupt in Polen? So eine Art Kultur, dass man in WGs wohnt? Ja, doch. Also es gibt schon so Mieszkania Studenckie. Da wohnen dann halt mehrere Leute, also ich kannte auch Leute, die so in WGs gewohnt haben, aber die haben dann auch üblicherweise dann auch zu mehrere Personen in einem Zimmer gewohnt. Weil das dann wahrscheinlich auch relativ teuer ist. Also dieses Zimmer teilen mit jemandem ist wirklich eine übliche Sache in Polen, ne? Ja, denke auch noch. Ja. Das war auch in Prag so, also kenne ich genau. Ja, und nach Oppel bist du dann nach Warschau gegangen? Genau. Im Semester drauf? Mhm, ja. Da war wahrscheinlich nichts viel Neues für dich, oder wie war die Umstellung? Na doch, das war eigentlich nur, also nochmal wie ein neues Land kommen fast. Also abgesehen, dass die Sprache die gleiche blieb, weil die Umgangsformen an der Uni waren ganz anders. Ich habe anders gewohnt, habe andere Leute kennengelernt und ich habe halt auch andere Ausländer auch kennenlernen können dort, die mit denen ich auch in Oppeln keinen Kontakt hatte. Achso, ich muss noch dazu sagen, ich hatte auch keinen Sprachkurs vorher, also so einen Vorbereitungssprachkurs in Oppeln. Es gibt zwar so, wie heißen diese Dinger, Intensive Language, hier gibt es so eine Abkürzung, EILT. Ich weiß es nicht. Glaube ich, heißt es. Aber intensive Sprachkurse einfach. Genau, das ist dann für Sprachen, die nicht so häufig in Europa gesprochen werden, gibt es halt für Erasmus-Studenten Vorbereitungskurse, die halt schon mal den Monat vorher anfangen. Also betrifft dann halt Spanisch, Französisch, Englisch, betrifft es nicht, aber wenn man halt nach Estland geht oder auch nach Polen, gibt es so Sprachvorbereitungskurse. Aber schon in dem Land dann? In dem Land dann, genau, und in dem Monat vorher. Aber die gibt es halt nicht an jeder Uni und in Oppeln gab es sowas auch nicht. Das hätte man vielleicht irgendwie woanders machen können oder sowas, aber das fand ich auch jetzt nicht so, vielleicht nicht notwendig oder hatte dann nicht die Möglichkeit oder habe es zu spät erfahren oder sowas. Jedenfalls hatte ich da keinen Sprachkurs Und es gab in Opole auch keinen begleitenden Sprachkurs, damals jedenfalls. So dass ich halt wirklich nur die normale Uni da gemacht habe, wie andere polnische Studenten auch. Kurse auf Polnisch dann? Kurse auf Polnisch, und zwar irgendwie die ganz normalen Kurse und keine Sonderkurse oder irgendwie sowas, sondern halt nur die Sachen, die ich mir halt ausgesucht habe. Ja, habe ich da halt gemacht, während ich halt, als ich dann später in Warschau war, da habe ich dann halt so einen begleitenden Sprachkurs gemacht. Und das war auch irgendwie eine interessante Erfahrung, weil ich sowas auch noch nicht kannte. Da sitzt man halt in so einem Sprachkurs mit lauter Leuten, die aus allen möglichen Ländern kommen und sich irgendwie auf Polnisch unterhalten. Jeder mit seinem Akzent. Also wir hatten dann irgendwie Chinesen da drin und Bulgaren und halt auch so ein paar Leute aus Westeuropa und Französin, die. Und da hat man halt auch so ein paar Leute noch kennengelernt. Das war ganz interessant, dass es halt doch wirklich aus so vielen verschiedenen Ländern Leute irgendwie nach Polen kommen, um dann da einen Aufenthalt zu machen. Was waren das für Leute, die damals nach Polen gegangen sind? Weil es war ja, ist ja heute auch noch so ein bisschen untypisch, aber damals ja umso mehr, glaube ich, dass man als Westeuropäer nach Polen geht und Erasmus macht. Warum sind ihr hingegangen? Was war deine Motivation? Ja, das weiß ich gar nicht. Die Leute, mit denen ich Kontakt hatte, waren, glaube ich, auch einfach Philologen. Also die haben auch irgendwie eine Philologie studiert, entweder Slawistik oder aber irgendwas Verwandtes oder Osteuropa-Geschichte oder irgendwie sowas. Ja. Denke ich. Also, weil ich. Also einen fachlichen Hintergrund, denke ich. Schon. Also ich kenne das aus Prag, dass oft Leute da waren, die woanders nicht genommen wurden, die auch dann kein Interesse hatten, irgendwie die Sprache zu lernen. Und das hat mich gerade überrascht, weil du halt von diesem Sprachkurs und von diesen Leuten. Also den Sprachkurs gab es auch in mehreren Stufen. Also ich war dann, glaube ich, schon in der höchsten Stufe, da waren die Leute dann schon motiviert. Ja. Also man hätte in Warschau, glaube ich, sogar. Das fand ich ein bisschen schräg. Man hätte, glaube ich, die ganze Zeit da an diesem Institut für polnische Sprache und Kultur, so hieß es, glaube ich, also in so einem Institut, was nur für Ausländer da war, verbringen können und hätte da seine Erasmus-Punkte sammeln können. Hätte man dann irgendwie Vorlesungen über die polnische Geschichte auf Englisch haben können und hätte da irgendwie seine Zeit verbracht. Hm. Und das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe nur halt diesen einen Sprachkurs gemacht, der halt wirklich für Fortgeschrittene war. Und ansonsten war ich am Polonistik-Institut. Das waren auch wieder zwei Welten. Also das war. In der einen Welt wahrscheinlich dann nur die Polen, ne? Im Polonistik. Ja, natürlich. Einmal so, halt auf der einen Welt nur für die Polen, bei dem anderen nur die Ausländer, aber halt auch dieses Ausländerinstitut, da präsentierte sich da irgendwie ganz hochherrschaftlich, weil er hatte irgendwie den größten Palast auf dem Campus von der Uni Warschau. Und das Gebäude von der Polonistik, was ja eigentlich auch recht. Polonistik in Warschau ist eigentlich auch recht Prestige, also hat ein hohes Ansehen. Hat aber auch relativ einfache Bedingungen, was dieses Gebäude angeht. Also fehlten dann irgendwie die Vorhänge, die man da irgendwie mal fürs Fenster machen konnte, um irgendwie einen OHA-Projektor vernünftig bedienen zu können. Mhm. Oder während das andere war halt so alles geleckt, alles vom Feinsten. Das war schon ganz, ganz komisch, was es so für verschiedene Welten da nochmal gab. Und da waren halt auch, da habe ich auch in der Polonistik, habe ich dann auch keine anderen Ausländer kennengelernt. Hatte ich dann auch wieder nur mit Polen zu tun. Das war so eine ganz gute Mischung. Ja. Okay, soweit erstmal von dir. Wir haben noch einen anderen Gast, Gosia aus Warschau. Genau. Und was studierst du erstmal? Ich studiere jetzt Geoökologie an der Uni Potsdam. Seit 2 Jahren eigentlich, aber erste Jahr habe ich hier als Erasmus-Studentin studiert. Mhm. Das war, vorher habe ich in Warschau studiert, an der Warschauer Uni. Wann hast du angefangen in Warschau? Ich habe in 2004 angefangen und im vierten Jahr habe ich entschieden, nach Potsdam zu fahren, um mein Deutsch zu verbessern. Das heißt 2007 oder 2008 warst du da? Ja, genau. Ende 2007. Mhm. Und war das ähnlich wie bei anderen? Das heißt, du musstest ein Jahr vorher dich darum bemühen? Ja, also das war sicher 8-9 Monate vorher, musste man schon alle Dokumenten ausfüllen. Man musste sich beworben. Aber eigentlich, es war kein Problem. So nach Deutschland wollen nicht sehr viele Leute fahren, wie zum Beispiel nach England oder irgendwo hin, wo man Englisch nutzen kann, weil es mal vorbereitet ist. Und deutsche Kenntnisse haben nicht sehr viele Polen, ich denke, und deswegen, es war relativ einfach. Also das Interesse der Polen an Deutschland als Studienland ist nicht so groß? So, alle denken, dass mit Englisch ist alles einfacher, deswegen wählen sie Englisch, England oder Irland. Also das heißt, sie gehen auch nicht nach Frankreich oder Spanien gerne, oder doch? Spanien gibt es, es gibt kein Angebot, nach Spanien zu fahren, zum Beispiel von meinem Studienjahrgang. Aber das heißt, du hast dich dann beworben für Deutschland und warst dir schon sicher, dass das klappt? Also. Das waren zwei Leute und zwei Plätze, also ja. Okay, ja, klingt so. Und, aber das war nur Potsdam als Ziel. Also ich konnte nicht wählen an der Stadt. Aber ich war eigentlich zufrieden, weil ich habe sehr viel Gutes über Potsdam gehört und ich wusste, dass Umweltschutz an der Uni Potsdam hat sehr gutes Niveau, also ich war zufrieden. So, und dann bist du ja hergekommen im Oktober 2007. Wie war das am Anfang? Das war ein bisschen schwierig. Die ersten zwei Wochen waren sehr anstrengend. Ich musste viele Sachen erledigen, so im Rathaus mich anmelden. Aber eigentlich, ich hatte sehr große Hilfe von Uni bekommen. Alles war sehr gut organisiert. Akademisches Auslandamt hat uns geholfen. Wir haben schon am ersten Tag haben wir Zettel bekommen, wann, was und wo müssen wir machen. Also es war wirklich perfekt, ohne Probleme. Alle Erasmus-Leute kriegen auch Tandempartner, aber irgendwie brauchte ich diese Hilfe nicht und mit allen anderen Erasmus-Studenten haben wir alles zusammen gemacht. Wo hast du dann gewohnt am Anfang? Ich habe in Wonheim gewohnt und diesen Platz habe ich schon vor 5 Monaten früher bekommen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Also ich wusste schon, dass ich dort wohne. Ich brauchte keinen Stress. Wo hast du denn gewohnt? Welchem Wohnheim? Aha, Wohnheim Golm. Golm. Wie war das denn da? Ein bisschen weit. Ja. Aber eigentlich ein paar meiner Kurse waren in Golm, also war nichts schlecht. Aber Zimmer sind dort sehr groß und nur eine Person schläft in diesem Zimmer, nicht wie in Polen. Wie gesagt, schon. Also ich war zufrieden. Fandest du das besser, dass du allein im Zimmer warst? Ich kann das nämlich so sagen, dass viele sagen, aus Polen, aus Tschechien, wo das üblich ist, dass man zu zweit ist, dass es eigentlich schön ist, dass man irgendwie nicht alleine ist im Zimmer und dass man immer Kontakt hat. Ich mag lieber alleine wohnen und Zimmer für mich haben, ein bisschen privat haben, als mit jemandem. So, wenn ich Lust habe, mit jemandem zu sprechen, dann habe ich Freunde und dann kann ich das machen. Okay. Wie gut war dein Deutsch am Anfang? Eigentlich war es schon ziemlich gut. Ich habe viele Deutschkurse in Polen vorher gemacht. Ich habe Zertifikate gemacht, zum Beispiel Mittelstufe. Also war ganz gut, aber ich muss sagen, dass ich konnte nicht so einfach reden, sondern Grammatik war sehr gut. Aber mit Sprechen waren Probleme. Also wusste immer, welcher Fall jetzt gerade benutzt werden muss, aber es ist nicht eingefallen. Genau. Das heißt, du hast Vorlesungen auf Deutsch gehabt wahrscheinlich, ne? Ja, alles war nur auf Deutsch. Aber es gab auch Möglichkeit, auf Englisch etwas machen. Aber ich bin hier gekommen und ich dachte, ich muss Deutsch lernen. Also das war sinnlos, auf Englisch das alles zu machen. Mhm. Hattest du dann auch viele deutsche Freunde am Anfang? Oder ist das ist ehrlich gesagt schwierig, deutsche Leute kennenzulernen. Sie sind so zurückhaltend. Und ich habe ein paar deutsche Leute kennengelernt schon am Anfang und dann habe ich diese Freunde von diese deutschen Leute kennengelernt, also irgendwie hat das geklappt, aber es ist schwierig. An der Uni es ist fast unmöglich, jemanden kennenzulernen. Die ich kenne, habe ich im Wohnheim kennengelernt oder im Nil, Studentenclub. Genau, der Nil ist doch offenbar so die Adresse, wo man dich kennenlernt, oder? Ja, genau. Viele Leute kann man dort kennenlernen. So, was ich Interessantes über Nil sagen kann, dass jeden Donnerstag sind dort Länder am Abend und jedes Land kann etwas typisch kochen für andere. Man kann typische Musik von diesen Ländern hören und das fand ich wirklich sehr gut. Genau, es fängt jetzt wieder an. Ich glaube, jetzt am Donnerstag haben wir italienischen Abend und am 12. November ist, glaube ich, der polnische Abend. Genau. Das können schon mal alle sich merken. Wir haben schon mit polnischen Leuten geplant, was wir kochen und was für Musik da wird dort. Also. Genau, Pierogi und Bigos. Bigos. Ja, das sind genau die polnischen Nationalgerichte so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Maultaschen so mit Gefüllung. Mhm, genau. Und Bigos, ich kann man Bigos schwer beschreiben. Bigos ist sowieso Bigos ein Kraut. Bigos Sauerkraut mit Pilzen, Wurst und Gewürze. Aber der wird dann so rot immer. Man kann das mit Tomatensauce machen und dann ist es rot. Aber normalerweise nicht, ich denke. Und das schmeckt besser, wenn man, je länger man das macht, desto besser schmeckt das. Also am besten 3-4 Tage kochen. Kochen oder stehen lassen wahrscheinlich? Na, jeden Tag nochmal neu aufwärmen. So, ja. Jeden Tag nochmal einmal aufkochen lassen. Dann soll ich so irgendwie durchziehen. Verstehe. Ja. Du warst dann ein Jahr da, ne? Richtig? Ein Jahr im Erasmus. Ja. Genau. Also ich wollte für ein Semester fahren, aber ich habe mich hier wohlgefühlt und viele nette Leute kennengelernt und ich dachte, ich kann noch ein Semester bleiben. Würdest du sagen, dass vielleicht ein halbes Jahr zu kurz ist oder reicht das oft auch aus? Das war zu kurz. Am Anfang, so erste 2-3 Wochen, habe ich fast gar nicht auf Deutsch geredet und eigentlich, das war zu kurz, um Deutsch zu lernen. Also ein ganzes Jahr warst du da und bist dann nochmal zurückgegangen? Ja, ich wollte zurück nach Warschau fahren, um mein Studium dort zu beenden, weil es war schon, ich musste nur meine Masterarbeit schreiben. Also in 4 Monaten habe ich mein Studium eigentlich beendet in Warschau und danach bin ich hier zurückgekommen und neues Studium angefangen an der Uni Potsdam. Mit nochmal ein Master drauf, ne? Oder was ist das? Diplom. Ach so. Also dir hat es so gut gefallen, dass du jetzt richtig nochmal... Ja, genau. Eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist, gibt es irgendwas, das dich sehr überrascht hat an Deutschland oder überhaupt an dem Aufenthalt? Überrascht? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht ein bisschen Leute. Ich dachte, das ist einfacher, Freundschaften mit Deutschen zu schließen, aber es war nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber allgemein... Weil das Deutschlandbild von außen ist doch oft, dass man mit Deutschen schwer Kontakt findet. Insofern war das keine Überraschung. Oder doch? Oder wie war dein Deutschlandbild denn vorher und hat sich da was geändert? Das ist nicht einfach zu sagen. So, ich denke jetzt, dass Deutsche sind mal kalt und zurückhaltend, als ich vorher dachte. Also das ist dieser Unterschied. Sie zurückhaltender, als du vorher dachtest. Ja. Vielleicht hattest du gar keine Vorurteile, bevor du hergekommen bist. Und jetzt bestätigen sie sich erst. Das ist ja der böse Spruch, wenn man reist, bestätigen sich alle Vorurteile. Also, wie war es bei dir eigentlich? Hattest du ein Polenbild und hat sich das verändert? Hat sich was überrascht? Hat mich das Polenbild verändert? Weiß ich gar nicht, schwer zu sagen. Aber was ich halt auch sagen kann, dass ich auch Schwierigkeiten hatte, Leute kennenzulernen am Anfang. Deswegen jetzt aber nicht mit den kühlen Polen zusammen, sondern vielleicht auch ein bisschen mit mir, dass ich vielleicht zu kühl war. Also ich musste mich wirklich dann auch, also ich glaube, ich habe mich ganz schön geändert. Ich musste dann halt irgendwie auf die Leute zugehen, das erstmal irgendwie lernen, die Leute irgendwie auch anzusprechen, um jemanden kennenzulernen, irgendwie Kommilitonen irgendwie nachfragen. Und was ich an Polen, mein Polenbild, hat sich mein Polenbild geändert. Also ich habe halt eine Menge irgendwie dazugelernt einfach, dass man viele Sachen in Polen irgendwie anders macht als in Deutschland, wusste ich schon vorher wahrscheinlich. Da hätte ich mir denken können. So Alltagssachen auch, wie man irgendwelche Sachen organisiert oder wie man irgendwie, weiß ich nicht, dass es vielleicht anders abläuft, wenn man ein Bankkonto eröffnet oder an der Uni mit dem Prof redet man irgendwie anders. Aber was ich halt irgendwie gelernt habe, ist vielleicht, dass es auch irgendwie seine Berechtigung hat einfach. Also dass es einfach okay ist, wenn irgendwie Dinge in anderen Ländern anders ablaufen, als wir es gewöhnt sind. Ja, sonst denkt man immer so, naja, so wie es bei uns abläuft, so hat es schon seine Ordnung, ja, dieses deutsche Ordnungsbewusstsein. Und in anderen Ländern müsste es halt auch diese gleichen Schritte oder Abläufe geben. Und vieles läuft dann einfach anders. Und da denke ich dann irgendwie, im Nachhinein habe ich dann irgendwie selber gelernt, das ist okay. Also. Ist es denn ein Ort geworden, wo du auch vielleicht dann mal länger leben möchtest? Ja, bestimmt. Also ich könnte mir auch vorstellen, nochmal nach Polen zu gehen. Ja. Wie ist es eigentlich, das finde ich auch interessant, wenn du Polen triffst, spielt da die deutsche Geschichte eine Rolle? Also die deutsch-polnische Geschichte? Ja, bestimmt immer. Ja, wahrscheinlich. Welche Art zum Beispiel? Ja, dass man früher oder später dann irgendwie auf dieses Gesprächsthema einfach kommt. Oder? Ja. Also man wird auch danach gefragt, weil Polen haben halt auch durch den Schulunterricht natürlich auch ein bestimmtes irgendwie eine Vorstellung oder kennen halt irgendwie die Geschichte und fragen einen dann beispielsweise Dinge, ob wir das irgendwie in der Schule auch gelernt hätten oder so. Und da muss man dann vielleicht auch irgendwie erklären, dass beispielsweise Nationalsozialismus, was weiß ich, mindestens 50% der Zeit, vielleicht 50% nicht, aber halt irgendwie 50% des Geschichtsunterrichts in Deutschland so irgendwie auch noch durchaus einnimmt, was man sich vielleicht dann nicht so in Polen vielleicht nicht so vorstellt. Oder? Man muss schon irgendwie so Sachen auch erklären, was wir hier für ein Geschichtsbild haben oder dass wir ja irgendwie eine andere Herangehensweise an Geschichtsvermittlung haben, was die Schule auch angeht. Das heißt aber, die Polen sind dann eher interessiert als feindselig? Ja. Nö, feindselig nicht. Nee. Also feindselig war ich nicht getroffen. Also. Okay. Ja, habt ihr noch irgendein abschließendes Wort, irgendein Resümee aus eurem Aufenthalt? Du, Gocha? So, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ich nach Potsdam gekommen bin und das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung und ich denke, alle Aufenthalte im Ausland zeigen uns etwas anderes und man kann dabei sehr viel lernen. Deswegen, andere Leute sollen das auch machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch nach Polen mehr Leute würden kommen und sehen, wie das alles bei uns ist. Du, Adrian? Ja, Polen überrascht, hatten wir vorhin noch das Thema. Das ist mir gerade irgendwie eingefallen, habe ich immer so einen Marketing-Spruch gesehen von der polnischen Tourismusbehörde, hier mal ganz groß im Berliner Hauptbahnhof, Polen überrascht. Kann man eigentlich auch unterstreichen. Und ja, wie länger man irgendwie da bleibt, desto besser. Also man sollte ruhig ein Jahr planen. Also ich glaube, das geht vielen Leuten so wie dir auch, dass das gesagt hast, nach einem halben Jahr würde ich gerne verlängern. Also es ist, glaube ich, auch vorgesehen im Programm, dass man durchaus, wenn man schon den Platz hat für ein Semester oder sowas, dass man nochmal ein Semester ranhängt, das soll man irgendwie wahrnehmen. Ja, also ich kann es auch bestätigen. War bei mir genauso, ein Jahr muss schon sein halt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so machbar ist in den Bachelorstudiengängen, aber wenn es geht, sollte man es tun. Ja, man soll sich die Zeit nehmen einfach. Ja. Man soll, also was auch wichtig ist, ist, dass man wirklich gut sprachlich vorbereitet ist, damit man halt nicht nur in Sprachkursen irgendwie rumsitzt und irgendwie Leute aus aller Welt kennenlernt. Das ist auch interessant, also ich habe wirklich irgendwie ein paar nette Leute kennengelernt aus Russland und aus Kroatien. Aber besser ist, wenn man sich die Welt irgendwie aus der polnischen Perspektive, um sich die aus der polnischen Perspektive anzugucken, da soll man irgendwie sehen, dass man irgendwie Kontakte knüpft mit polnischen Studenten. Ich habe beispielsweise in Warschau habe ich mich da gleich umgesehen bei so Fachschaftsratsentsprechungen dort und habe da irgendwie Leute kennengelernt, die habe ich irgendwie nach dem Rat gefragt, weil ich damals auch vorher in Potsdam im Fachschaftsrat an der Slawistik aktiv war. Dachte ich so, naja, gehst du da auch mal irgendwie vorbeigehen, gucken. Und da habe ich irgendwie sehr nette Leute kennengelernt und mich dann auch mal irgendwie sogar auf eine Reise mitgenommen, dann nach Prag. Mhm. Weil ich mit Polen in Prag war auch irgendwie sehr interessant, weil man da auch irgendwie eine andere Sicht, eine andere Perspektive hat. Ja, und das braucht Zeit halt, ne, um die Leute kennenzulernen. Ja. Deswegen das ja. Zeit und Sprachkenntnis sind, glaube ich, wichtig. Und Offenheit halt, natürlich. Sagst du auch. Oder? Ja. Sich überraschen lassen. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr so viel erzählt habt von eurem Erasmus-Aufenthalt. Dann war es das erstmal. Ich wiederhole nochmal die Adresse erasmuscast.wordpress.com. Dort gibt es immer die aktuelle Sendung. Und dort könnt ihr auch abstimmen. Es gibt auf der rechten Seite so eine Umfrage, welches Zielland euch als nächstes interessiert. also welches ihr hören wollt. Und wir hatten auch jetzt quasi auch schon Polen gemacht, weil Polen geführt hat. Das hat nämlich 2 Stimmen gehabt und die anderen nur 1 Stimme. Also ihr könnt ruhig ein bisschen mehr abstimmen, wollte ich damit sagen. Und auch noch eine Sache, wenn ihr euch interviewen lassen wollt, wenn ihr quasi was Spannendes zu erzählen habt, das heißt, entweder ihr wart im Ausland oder ihr seid gerade hier als ausländische Studierende, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an erasmuscast@gmail.com. Das war's. Nochmal vielen Dank. Ich habe noch einen Tipp, wer sich für Polen interessiert. Es gibt immer einmal im Monat einen deutsch-polnischen Stammtisch in Potsdam, also für wer aus Potsdam ist. Und zwar ist es jeden ersten Dienstag im Monat im Café Rotenburg im holländischen Viertel, Gutenbergstraße. Mhm. Und es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, glaube ich, ne? Weil ich bin auch. Das gibt es eine Facebook-Gruppe? Ja, seit kurzem gibt es auch eine Facebook-Gruppe von der deutsch-polnischen Gesellschaft in Brandenburg. Kann man auch irgendwie suchen. Okay, und da kann man dann die konkreten Termine immer erfahren, glaube ich, ne? Genau. Also der nächste wäre dann der erste Dienstag. Weiß nicht. Oder auf Twitter folgen. Ich twittere für die DPG. Es ist twitter.com/dpgb. Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg. Genau, dpgb. Okay. Gut. Vielen Dank. Danke. Ja, war nett. Danke für die Einladung. Und viel Erfolg mit dem Erasmus-Cast. Danke. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Ich auch, ja. Na dann, bis bald. Ciao.